Heute saß wieder Mitterrand im Präsidentenpalast Élysée. Frédéric Mitterrand, die Überraschung dieser Regierungsumbildung, nahm als neuer Kulturminister an seiner ersten Kabinettssitzung teil. Der Schriftsteller und Filmemacher war Leiter der Villa Medicis in Rom, hat mit seinem gleichnamigen Onkel freilich politisch wenig gemein. Enfin, comme j'aurais souhaité qu'on raconte toujours ce qui m'arrive, c'est-à-dire en disant que j'essaie de faire les choses avec cœur peut-être. Er gehe die Dinge mit Herz an, so wolle er, dass über ihn berichtet wird. Tatsache ist, dass Mitterrand selbst seinen Wechsel ankündigte und in der Vergangenheit konservative Politiker unterstützt hat. Nomen ist in diesem Fall nicht gleich Omen, aber ein gefundenes Fressen für die Medien. Ansonsten viel Stühlerücken, Kontinuität im Finanz-, Umwelt- und Außenministerium und 8 neue Gesichter in der nun 4. Mannschaft von Premierminister François Fillon. Mit der Wahl von Justizministerin Rachida Dati, der bei Sarkozy in Ungnade gefallenen ledigen Mutter, und von Landwirtschaftsminister Michel Barnier ins Europaparlament war die Kabinettsumbildung nötig geworden. Dati wird durch Innenministerin Michel Alliot-Marie im Justizressort ersetzt. An ihre Stelle rückt Sarkozys langjähriger Mitstreiter Brice Hortefeux, der gerade einmal vor 5 Monaten das Sozialressort übernommen hatte. Das um Verbraucherfragen erweiterte Landwirtschaftsministerium übernimmt Bruno Le Maire, der ebenfalls erst kürzlich ernannte deutschfreundliche Europastaatssekretär. Beförderungen gibt es für weitere Vertraute des Präsidenten. Regierungssprecher Luc Chatel rückt vom Staatssekretär zum Bildungsminister auf und muss sich der heiklen Frage der Reformen stellen, die ihm Vorgänger Xavier Dacos hinterlässt, der ins Sozialressort wechselt. Anlässlich der Neubesetzung, die Nichtwiederbesetzung von 16.000 Stellen im Bildungssektor anzukündigen, ist nicht gerade ein schönes Begrüßungsgeschenk, meint Gewerkschafter Gérard Acheri. Des annonces de chiffres pas très bons, c'est pas un très beau cadeau d'arrivée, hein? Neue Besen müssen nicht unbedingt besser kehren, oder doch? Präsident Sarkozy wollte seinen erst am Montag wieder in Versailles bekräftigten Reformwillen auch durch die umfangreiche als erwartet ausgefallene Kabinettsumbildung und eine leichte Öffnung unterstreichen. So wird der Schatzmeister der Zentrumspartei Modem, Michel Mercier, künftig der Regierung angehören. Die umstrittene Wohnungsbauministerin Christine Boutin, der für die nicht immer reibungslosen Beziehungen mit dem Parlament zuständige Roger Karoutchi und Überseeminister Yves Jégot indes müssen ihren Hut nehmen. Das sind keine Überraschungen, zumal Jégot etwa im wochenlangen Konflikt auf Guadeloupe nicht die allerbeste Figur machte. Das Handtuch musste auch Ex-Rugby-Trainer Bernard Laporte werfen, das Sportministerium übernimmt die aus dem Senegal stammende Ramayat, die häufiger bei Sarkozy und ihrem im Amt bestätigten Chefaußenminister Bernard Kouchner als Staatssekretärin für Menschenrechte angeeckt war. Wir sind nicht im Supermarkt, wo man sich aussucht, was man will. Ich möchte denn dem Premierminister und Präsidenten meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, weiter in der Regierung zu sein. Das Menschenrechtsressort entfällt künftig. Menschenrechte tangierten ohnehin mehrere Ressorts, heißt es offiziell.